und niemandem vertraue. Ich überlasse nichts dem Zufall. In meinem Haus sind in jedem Zimmer Waffen. Wenn du einbrichst, ertrinkst du in deinem eigenen Blut. Und wenn mein Tag irgendwann kommt, kannst du dich auf eins verlassen. Wenn du denkst, dass ich um mein Leben fliehen werde, dann hast du nicht alle Tassen im Schrank. We'll be right back.

noch jemand Pep dabei, dann hat noch jemand Ketamin dabei. Und um 8 Uhr morgens hast du dann einen Cocktail in der Hälse, der sich gewaschen hat. We'll be right back. Gut, na, ich muss den. Die Anlage ist toll, das ist okay, also. Wenn wir dabei sterben, wird der Tag dabei nicht untergehen. das Scheißbier nicht kippen, wenn du uns das Scheißbier nicht kippen, wenn du uns das Scheißbier nicht kippen, wenn du uns das Scheißbier nicht kippen, wenn du uns das Scheißbier nicht kippst, besorgen wir uns Drogen, klar? Ja, ich hoffe, ihr nehmt Drogen. Ja, ich hoffe, du nimmst diese Droge aus Badesein und frisst dann ihr Gesicht auf. Thank you. Thank you. mal richtig weggestopft. Jetzt geht's hier los, jetzt sind wir gerade angekommen. Jetzt hier richtig abfuck. Weber hat's gerade bepisst und jetzt geht's richtig los. hat geballert und hat wirklich nichts They're not the same. Herrscher zu vermitteln, Gott, zwei Herrscher zu vermitteln, Gott, zwei Herrscher.